Am 17. Juli 1950, kurz nach dem Ausbruch des Koreakrieges, wird in den USA der 32-jährige Ingenieur Julius Rosenberg verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, als Mitglied eines organisierten Spionagerings Pläne für die Entwicklung der Atombombe an die Sowjetunion verraten zu haben. Seine Frau Ethel Rosenberg kämpft um die Freilassung ihres Mannes. Im August 1950 wird auch sie verhaftet. Es kommt zum Prozess. Die Rosenbergs beteuern ihre Unschuld. Tatsächlich findet das Gericht keine Beweise gegen sie. Aber sie sind bekennende Kommunisten. Das macht sie verdächtig. Es ist die Hochzeit der McCarthy-Ära. Die Sowjetunion hat 1949 die erste eigene Atombombe getestet. Der Verdacht, nur Atomspionage hat das möglich gemacht. Den Rosenbergs wird ein unfairer Prozess gemacht. Senator McCarthy hat die Losung ausgegeben: Traitors are not gentlemen, my good friends. They don't understand being treated like gentlemen. Die Rosenbergs gelten als Verräter und solche Leute dürfe man nicht wie Gentlemen behandeln. Beide Eheleute werden 1951 zum Tode verurteilt und am 19. Juni 1953 auf dem elektrischen Stuhl in New York hingerichtet. US-Präsident Eisenhower hat zuvor eine Begnadigung abgelehnt. Ein Justizskandal, die weltweite Empörung ist groß. Jahrzehnte später kommt Licht in das Dunkel. 1997 sagt ein russischer Top-Spion aus, dass Julius Rosenberg tatsächlich an Spionage beteiligt gewesen sei. Seine Frau Ethel allerdings nicht.